Zersetzungen, Zeitraffer, leidendes Gewimmer, grausig der Prozess, der Geruch noch viel schlimmer, eine ranzige Süße, erbärmlicher Gestank. Für zum Erbrechen, sie siechen ihr Todkram. Laden all die Toten ein, zu Stapeln aufgetürmt, Leichenberge überall, in den Trümmern des Verfalls. Fahren all die Toten heim, tausendfach verbrannt, im Krematorium, am Abgrund der Verstand. Die Körpersammler, Verwesung, Freude und Verfall. Die Körpersammler, Verwesung, Freude überall. Verstanden.